ihr habt sie verhandelt, das, was wurde, als Preis euch gegeben. Um die Fesseln der Hölle zu heben, setzt selbst eure Seelen hier rein. Gebt sie wieder, Archin und Waffen, doch mein Arm soll den Sieg mir erbeuten. Für die Ehre der Tochter zu streiten, wir verzweifeln, wir Kröpfer leim. Öffne teilig, jede Türe, ein Mörder, denn öffne die Türe, ihr Mörder. Alle gegen einen, o Schande, alle gegen mich. Ach ja, ich weine, Marullo, o Herre, du allein bist nicht da. Marullo, o höre, sage mir, ach, wo ist sie verborgen? Nicht wahr, sie verlasse, nicht wahr, sie verlasse, nicht wahr, sie verlasse. Du schweigest, mein Kind mir wieder, ihr Hörner Bauer.